لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقوله لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله عز وجل sagt: O mein Volk, was ist an mir, dass ich euch zu der Errettung aufrufe, während ihr mich zum Feuer aufruft? Was ist mit euch, dass ich euch zu der Errettung aufrufe, während ihr mich zum Feuer aufruft? Ihr ruft mich dazu auf, dass ich Kufr an Allah begehe und ihm etwas beigeselle, wovon ich keine Ahnung habe, wovon ich keine Kenntnis habe. Und ich rufe euch zu den Allwürdigen, den Allvergebenden. Zweifellos ist, dass das, wozu ihr mich aufruft, keinen Anspruch hat, weder in der Dunya, weder in dieser Welt, noch in der Akhira, im Jenseits. Und dass unsere Heimkehr zu Allah ist und die Übertreter die Bewohner des Feuers sind. Ihr werdet an das denken, was ich euch sage. Und ich überlasse meine Angelegenheit Allah. Denn gewiss, Allah sieht die Diener sehr wohl. Allah Azza wa Jal fragt durch seinen Propheten: O mein Volk, was ist mit euch? Ich rufe euch zu der Errettung. Ich rufe euch zum Paradies. Ich rufe euch zu der Glückseligkeit in der Dunya und Akhira. Und ihr ruft mich zu euren Kufr und Schirk. Ihr verfolgt mich und bekämpft mich, weil ich La ilaha illallah sage. Was ist mit euch? Habe ich jemanden getötet? Habe ich jemanden vergewaltigt? Habe ich jemanden was Schlechtes angetan? Nein. Wozu dann diese Hetze? Wozu dann diese Verfolgung? Wozu dann diese Propaganda und Hasspredigten? Wozu dann diese Hetzkampagnen? Wozu dann die Kamerateams und Polizeiautos? Haben sich diese Leute hier dazu versammelt, um Unheil zu stiften? Haben sich diese Leute hier versammelt, um Menschen was Schlechtes anzutun? Menschen, egal welche Menschen. Nein. Wir rufen euch zu das Beste. Wir rufen die Menschheit zu das Beste, was jemals zu dem aufgerufen wurde. Wir rufen zu dem Weg der Propheten und Gesandten. Was ist mit euch? Ich rufe euch zum Tawhid. Und ihr ruft mich zu Schirk und Tandid. Ich rufe euch zu La ilaha illallah. Und ihr ruft mich zu Demokratie und Integration. Was ist unser Verbrechen, dass das alles gegen uns geschieht? Diese Frage sollte sich jeder Muslim, der tatsächlich ein Muslim sein will, diese Frage sollte er sich stellen. Warum diese Hetzkampagne? Warum werden wir verfolgt? Warum werden wir in den Gefängnissen geworfen? Warum werden unsere Schwestern vergewaltigt? Warum all dies? Die Antwort ist: Weil dies ist die Sunna von Allah subhanahu wa ta'ala. Dies ist die Bestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Schöpfung. Seitdem er Adam alayhi salam erschaffen hat und bis Allah azza wa jal diese Erde vernichtet. Und bis alle dann vor Allah azza wa jal stehen. Das ist die Bestimmung. Es muss immer eine Konkurrenz geben zwischen die Leute der Wahrheit und die Leute der Falschheit. Die Leute der Falschheit können es nicht ertragen, dass Leute nicht mit ihnen in ihrer Falschheit mitmischen. Die können es nicht ertragen, dass die Leute der Wahrheit an keinem runden Tisch teilnehmen. Sie können es nicht ertragen, dass die Leute der Wahrheit nicht den Stock von der Mitte verhalten. Sie können es nicht ertragen, dass die Leute der Wahrheit zu ihrer Wahrheit stehen. Sie können es nicht ertragen, dass die Leute der Wahrheit keine Feigheit zeigen. Sie können es nicht ertragen, dass die Leute der Wahrheit den Kopf erhoben haben und nicht gesunken. All dies können sie nicht ertragen. Warum? Weil sie sind es gewohnt, dass sogenannte Muslime mit gesunkenem Kopf die ganze Zeit gehen. Sie sind es gewohnt, dass sogenannte Muslime zu Kufr aufrufen. Sie sind es gewohnt, dass sogenannte Muslime mit ihnen arbeiten. Aber nein, diese Religion und dieses Buch, einer der Namen des Korans, ist Al-Furqan. Al-Furqan, die Unterscheidung. Die Unterscheidung zwischen die Leute der Wahrheit und die Leute der Falschheit. Zwischen Ashabul Nari und Ashabul Jannah. Und Allah sagt, sie sind nicht gleich. Diese beiden Gruppen sind niemals gleich. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Die Leute des Paradieses und die Leute des Feuers und die Leute des Paradieses sind niemals gleich. Warum? Ashabul jannati humul faizun. Die Leute des Paradieses sind die Gewinner. Und das, Wallahi, je mehr das passiert und je mehr Polizeiautos da vorne stehen und je mehr Kamerateams und je mehr, desto mehr sind wir uns sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Warum? Weil das ist der Weg der Propheten und Gesandten. Das ist der Weg der Propheten und Gesandten. Wann sind sie mit uns zufrieden? Wann werden sie mit Blumenstrauß kommen? Wann werden sie uns einladen? Ha? Wann werden sie in unseren Gesichtern lächeln? Wann bekommen wir die Ehrenbürgerschaft oder was weiß ich noch für Zertifikate? Allah Azza wa Jal beantwortet diese Frage. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Und die Juden und die Christen werden niemals mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg, ihrer Milla, ihrer Religion folgst. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Sprich, die Rechtleitung Allahs ist die Rechtleitung. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Und wenn du ihren Neigungen folgst, ihre Neigungen, die Neigung der Mehrheit, die Neigung der Demokratie und Integration, die Neigungen des Minirocks und Diskotheken, die Neigungen der Antiterrorgesetze, wenn du das folgst, dann hast du bei Allah keinen Schutzherrn, keinen Unterstützer. So, wenn du auf die Unterstützung Allahs verzichten willst, folge ihnen. Folge ihnen. Und Wallahi, wie dumm kann ein Mensch sein? Wie dumm kann ein Mensch sein, dass er die Unterstützung des Malik al-Muluk, den König aller Könige, den Herrn der Welten, auf diese Unterstützung verzichtet, für die Unterstützung von minderwertigen Geschöpfen. Das ist ein Geschöpf. Das ist ein Geschöpf. Er geht genauso wie du auf die Toilette. Er ist genauso wie du geboren worden, mitten von Schmutz und Blut. Das ist ein Geschöpf, der genauso wie du schlafen muss. Das ist ein Geschöpf, der genauso wie du krank wird. Das ist ein Geschäft, der genau wie du schwach wird und alt wird. Wozu hast du dann von ihm Angst? Was hast du von ihm Angst? Allah Azza wa Jal hat dir befohlen und hat dir den Weg gezeigt, wie du auf solche Polizeiautos und wie du auf solchen Kamerateams reagieren sollst. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ. Diejenigen, zu denen die Menschen sagen, zu denen die Menschen sagten, die Menschen haben sich für euch versammelt. Da, schaut, Polizeibus, Polizeiautos, Kamerateams. Ha? Die Menschen, alles sind gegen euch. Was wollt ihr schon anrichten? Was wollt ihr schon machen? Ihr seid wenige. Ha? Die Menschen haben sich gegen euch verscharrt, versammelt. So fürchtet sie. Doch dies vermehrte in ihnen nur den Iman. Und sie sagten, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Uns genügt Allah. Und er ist der beste Garant. Uns genügt Allah Azza wa Jal. Wallahi, keine Polizeiautos und keine Kamerateams und keine Antiterrorgesetze und keine Demokratie. Und all dies lässt uns niemals fürchten. Warum? Weil wir unseren Weg kennen. Wir kennen unseren Weg. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir sagen die Wahrheit. Wir werden diese Wahrheit sagen. Koste es, was es koste. Koste es, was es koste. Denn, wallahi, was sollen wir schon fürchten? Was sollen wir schon fürchten, wenn wir Allah Azza wa Jal an unserer Seite haben? Was sollen wir schon fürchten, wenn Allah Azza wa Jal unser Unterstützer ist? Was soll uns schon treffen? So wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, gesagt hat, was können meine Feinde schon mit mir machen? Was können meine Feinde schon mit mir machen? ماذا يصنع أعدائي بي فجنتي وبستاني في صدري أينما رحت فهي معي لا تفارقني. Mein Paradies und mein Garten ist in meiner Brust. Mein Iman, mein Islam, mein Koran, mein Tauhid, mein Aqida. Egal wo ich hingehe, es ist mit mir, das trennt sich niemals von mir. فحبسي خلوة. Wenn sie mich einsperren, meine Einsperrung ist Khalwa. Dann habe ich Zeit, alleine mit Allah zu sein. Dann habe ich Zeit, über meine Sünden nachzudenken. Dann habe ich Zeit, mich auf die Da'wah vorzubereiten. Wa qatli shahada wa ikhraji min biladi siyaha. Und meine Tötung ist Shahada fi sabilillah azza wa jal. Ist Märtyratum. Und wallahi alladhi la ilaha illahu. Trotz allem, wir wünschen uns das. Und wir streben nach das. Egal wer damit zufrieden ist und egal wer nicht damit zufrieden ist. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Wir bitten Allah Azza wa Jal in jedem Sujud, dass er uns die Stufe der Shuhada gewährt. Und dass uns hier eine Kugel trifft, die uns zu Jannah direkt transportiert. Bi'idhnillahi Azza wa Jal, wenn wir aufrichtig sind. Und wenn sie mich aus meinem Land vertreiben, dann ist das Tourismus. Schau ich mir andere Länder an. Was soll schon mit mir passieren? Was soll schon mit mir passieren? Allah Azza wa Jal hat versprochen. Allah Azza wa Jal hat versprochen. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. Allah sagt, Allah hat geschrieben, ich und meine Gesandten werden obsiegen, werden siegen. Allah Azza wa Jal hat uns versprochen, dass er uns die Macht auf dieser Erde gewährt. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله عز وجل sagt, versprochen hat Allah die Leute, die Gläubigen unter uns und die Gutes tun, unter euch, die Gutes tun, ja? Dass er ihnen die Macht auf Erden gewähren wird, wie er es denjenigen, die vor ihnen lebte, gewährt hat. Und er wird ihnen ihre Religion befestigen. Und er wird ihren Angstzustand in Sicherheit verwandeln. Sie gebühren mir die Ibadah und tun mir nicht zur Seite stellen. Und wer nachher Kafir ist, wer nachher zu Detet gehen will, wer nachher zu irgendwelcher islamischen Glaubensgemeinschaft gehen will oder Islamrat, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Die sind die Frevler. Wallahi, es gibt zwei Parteien. Partei des Imans und ohne Nifaq und Partei vom Kufr ohne Iman. So soll sich jeder Muslim, so soll sich jeder Muslim aussuchen, zu welcher Partei er gehören will. Wir sind fremd. Wir sind fremd geworden. Gehst du auf der Straße, alle wollen dich auffressen. Aber Wallahi, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Denn du bist auf einem wahren Weg. Du bist auf einem Weg von Allah Azza wa Jal. Du bist einen Weg. Du gehst einen Weg. Vor dir ging es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vor dir ging auf diesen Weg Nuh alaihi salam. Vor dir ging auf diesen Weg Ibrahim alaihi salam. Vor was fürchtest du dich? Vor was fürchtest du dich? Allah Azza wa Jal sagt: Atakhshawnahum? Fürchtet ihr sie? فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah hat mehr Anrecht darauf, dass ihr ihn fürchtet, wenn ihr Gläubige seid. Was fürchtest du dich? Was können sie schon mit uns machen? Kommt mir einer vorhin, gestern, und sagt mir, ihr werdet verlieren. Wallahi! Oder er sagt mir, ihr habt verloren. Wallahi! Der wahre Verlierer ist derjenige, der sich von diesem Weg abwendet. Der wahre Verlierer ist derjenige, der nach der Zufriedenheit der Kuffar und der Polizeibusse strebt. Der wahre Verlierer ist derjenige, der sich vor Polizeibussen und vor Kamerateams fürchtet. Warum? Der wahre Verlierer ist derjenige, der in Jahannam landet. Das ist der wahre Verlierer. Ja, ich bin psychisch krank für die. Ich bin psychisch gestört für die. Warum? Weil die Maßen, die Wagen, mit denen ich wiege, sind sie nicht gewohnt. Wallahi, sie sind für mich psychisch krank. Weil sie, Allah Azza wa Jal, den Krieg erklären. Was für eine Dummheit. Was für eine Törichtkeit. Ihr erklärt Allah Azza wa Jal den Krieg. Wem wollt ihr hier den Krieg erklären? Der euch erschaffen hat. Der diese Erde lenkt. Der, Wallahi, Allah Azza wa Jal braucht ihnen nur eine Sache wegzunehmen. Nur die Luft, die sie atmen. Und sie ersticken alle. Wem erklären sie den Krieg? Allah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Man aada li waliyan, faqad adantuhu bil harb. Wer einen Wali, wer einen Diener von mir anfändet, den erkläre ich den Krieg. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Was sollen wir uns fürchten? Egal, wo was passieren wird und egal, wie es kommen wird, wir bleiben standhaft auf dieser Dauer. Wir bleiben standhaft auf dieser Dauer. Und noch eine Kleinigkeit, richtig an die Fernsehteams. Ich sage Ihnen danke für die Werbung. Danke für die Werbung. Wie viel kostet eine 20 Minuten, 20 Sekunden Fernsehspot? 10.000, 20.000, 100.000 Euro? Wir haben 10 Minuten, wir kommen gratis. Danke für die Werbung. Allah Azza wa Jal, hat es nicht Allah Azza wa Jal im Koran gesagt? Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Die Kuffar, die geben ihren Geld aus, damit sie von Allahs Weg abhalten. Ah, kommen, Herr Mahmud, was sagen Sie? Herr Mahmud, Sie sind ein Terrorist. Herr Mahmud dies, Herr Mahmud das. Ha? Warum machen Sie das? Damit sie von Allahs Weg abhalten. Damit sie von Allahs Weg abschrecken. Was ist die Folge? Sie werden ausgeben. Sie werden das ausgeben. Und dann? Und dann wird es eine Reue und Verzweiflung über Sie sein. Schaut, ha? Unsere Videos bekommen mehr Klicks. Unsere Seite wird noch schneller verbreitet und noch breiter verbreitet. Unsere Namen werden überall. Unsere Seiten bezeichnen Rekordzuschauer wegen dieser Hetzkampagnen. Wir bekommen E-Mails von überall, von Leuten, die sich uns anschließen wollen. Dann wird es eine Reue und eine Verzweiflung über sie sein. Und dann? Hört das da auf? Nein, Wallahi. Wallahi, nein. Thumma yughlabun. Und dann werden sie besiegt werden. Hört das da auf? Nein. Das ist die erste Niederlage in der Dunya. Und in der Akhira werden sie Berliner Würstchen sein wahrscheinlich. Allah muss sagen. Sollen sie machen. Wallahi sollen sie machen. Warum macht das Allah Azza wa Jal? لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Damit Allah Azza wa Jal den Schmutzigen von den Reinen unterscheidet. Wallahi, diese Heimsuchung und diese Prüfung, wallahi, es ist was Gutes. Wallahi, es ist was Gutes. Allah Azza wa Jal sagt das im Koran. لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Und glaubt nicht, dass das Schlechtes für euch ist. Es ist was Gutes für euch. Es ist was Gutes für euch. Warum? Allah Azza wa Jal tröstet uns und sagt: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Und werdet nicht versagt und schwach. Und ihr werdet die Siegreichen sein, wenn ihr gläubig seid. Das ist die Bedingung. Das ist die Bedingung. Das ist die Bedingung. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Allah Azza wa Jal durch diese Prüfungen läutert die Gläubigen, läutert die Gläubigen und dann vernichtet er die Kuffar. Möge Allah Azza wa Jal diese Kuffar vernichten. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد, wir werden standhaft auf diesem Weg bleiben. Wir werden standhaft auf diesem Weg bleiben, egal wie viele Leute mit uns diesen Weg gehen und egal was uns auf diesem Weg trifft. So bleibt standhaft ihr Ghuraba, bleibt standhaft ihr Fremden, bleibt auf diesem Weg standhaft, denn wallahi, auch wenn dieser Weg umgeben von Schmerz, umgeben von Leid und Verfolgung und Hetze ist, doch wallahi, sein Ende ist süß. Wallahi, sein Ende ist süß. Habt ihr geglaubt, dass ihr im Jannah einfach so eintretet? Habt ihr geglaubt, dass Allah Azza wa Jal euch einfach so die Jannah gewährt? Wallahi, niemals. Allah Azza wa Jal sagt im Koran: Am hasibtum an tadkhulul jannah? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadharra'u wazulzilu hatta yaqul ar-rasulu walladhina amanu ma'a متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. Habt ihr etwa geglaubt, dass ihr in Jannah eintretet, ohne dass euch das trifft, was diejenigen, die vor euch lebten, getroffen hat? Was hat sie getroffen? Schmerz und Leid haben sie getroffen und sie wurden hin und her geschüttet, bis der Prophet, bis der Gesandte und die Gläubigen mit ihm sagen: Wann kommt denn Allahs Sieg denn endlich? Sprich, gewiss, Allahs Sieg ist nahe. Wallahi, Allahs Sieg ist nahe. Und ihr seht das mit euren Augen. Ihr seht das mit euren Augen. Die Jannah ist eine wertvolle Sache. Ist eine teure Ware von Allah Azza wa Jal. Habt ihr geglaubt, dass ihr sie einfach billig bekommt? Es gibt zwei Wege. Den Weg von nebenan, in die sogenannte Masjid nebenan, und der Weg von hier. Es gibt den Weg von Haqq und den Weg von Schirk. Welt. Welt. Und eine Sache. An diejenigen, die sich jetzt mit dem Tagut und die Kreuzzügler vereint haben gegen uns. Ich sage herzlichen Glückwunsch für den Kuffer. Herzlichen Glückwunsch für die Redda von Allahs Religion. Und diejenigen, die das immer wieder tun, sage ich ihnen: Wallahi, ihr steigert euch nur im Kuffer. Ihr steigert euch nur im Kuffer und ihr werdet euch an meine Worte erinnern. Ihr werdet euch an meine Worte erinnern. Aber an einem Tag, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. An einem Tag, wo kein Geld und keine Kinder nutzen, außer derjenige, der mit einem aufrichtigen Herz zu Allah kommt. So, wer sich, und ich sage es klar und deutlich, wer sich mit dem Verfassungsschutz, wer sich mit der Polizei, wer sich mit der Stadtregierung oder die Bundesregierung oder was weiß ich wer, von den Munafiqin und Murtadin und Kreuzzügler, wer sich mit denen vereint, ist ein Kafir. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Wer einen Wort gegen diese Masjid spricht, mit dem Kuffar und dazu, womit er ihnen hilft, ist Kafir damit geworden und es nutzt ihm gar nichts mehr. Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Und wer Tawalli zu ihnen macht, wer sie unterstützt, der ist von ihnen. Darüber gibt es Ijma' al-Ulama, erwähnt er ist Ibn Hazm in al-Muhalla und Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab in Nawaqid al-Islam und andere Shiuch, so wie Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah und andere Shiuch, möge Allah Azza wa Jalla mit ihnen barmherzig sein. Das ist eine Sache, in der es Übereinstimmigkeit herrscht. Wer die Kuffar mit einem Wort unterstützt gegen die Muslime, ist Kafir damit geworden. So hüte deine Religion. Hüte deine Religion, dass du mit einem Wort in Jahannam kommst. Möge Allah Azza wa Jalla uns auf diesen Weg festigen. Möge Allah Azza wa Jalla uns auf diesen Weg festigen. Möge Allah Azza wa Jalla uns auf diesen Weg festigen. Und eine Sache zu denen, die da draußen sind. Macht, was ihr wollt. Sammelt, was ihr wollt. Kommt mit allem, was ihr habt. Wallahi, wir bleiben standhaft. Wallahi, wir bleiben standhaft. Und nur eine Information nebenbei. Es ist niemals ein Ziel von uns, diese Räumlichkeit hier zu bewahren. Es ist kein Ziel. Wir sind bereit, jederzeit, und wir erwarten das jeden Tag, dass diese Masjid hier gesperrt wird. Aber Wallahi, wenn diese Masjid gesperrt wird, dann wird nichts mehr öffentlich sein. Dann wird nichts mehr öffentlich sein. Und wir werden das so machen, wie in Transferi Moschee, oder wie die heißt, in London. Was sie mit Sheikh Abu Hamza al-Masri gemacht haben, Wallahi, wie unsere Antwort wird das gleiche sein wie Sheikh Abu Hamza al-Masri, möge Allah Azza wa Jalla seine Gefangenschaft aufheben. Wallahi, alladhi la ilaha illahu, wir beten auf der Straße und sollen sie uns daran hindern. Wallahi, wir werden unsere Dauer dann verlagern auf der Straße und sie sollen eine Sache soll ihnen bewusst sein. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wir sind 1000-mal stärker als sie denken, dass sie uns mit einer Stadt belagern können. Wir sind, Alhamdulillah, mit Allahs Hilfe 1000-mal stärker. Unsere Dawa ist nicht in Solingen. Ist nicht nur in Solingen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Unsere Dawa ist europaweit. So, schaut im Internet. Millet Ibrahim gibt es jetzt in England. Inshallah, Azza wa Jalla, auch in Niederlande. Inshallah, Azza wa Jalla, auch in Österreich. Überall wird es geben. So, belagert uns, verfolgt uns, sperrt uns ein. Sperrt uns ein. Apropos einsperren. Sperrt uns ein, Uqsim billahi alladhi rafa'a as-sama'a bila 'amad. Wir werden die Dauer da drinnen fortsetzen. Und eine Sache, und fragt in Österreich nach. Fragt in Österreich nach, ob das Gefängnis bei mir was gebracht hat. Fragt nach, wenn ihr einen Verstand habt. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Wir werden die Dauer im Gefängnis fortführen und die Leute werden diese Dauer vom Gefängnis aus raus. Raustragen. Bi'idhnillahi Azza wa Jal. Wir bleiben standhaft. So tut euch einen Gefallen und erschießt uns am besten. Am besten. Tut euch und uns einen Gefallen. Ansonsten, Wallahi, ihr bekommt unseren Mund nicht zu. Und wir werden sehen, wer sein Versprechen hält. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'a. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين والله Lass die Mujahideen überall fi sabilillah siegen, ja Rabbal Alamin. Lass sie siegen in Dawlat al-Iraq al-Islamiyya. Lass sie siegen in Afghanistan. Lass sie siegen in Waziristan. Lass sie siegen in Pakistan. Lass sie siegen in Somalia. Lass sie siegen in Maghrib al-Islami. Lass sie siegen in Imarat al-Qawqaz al-Islamiyya. Lass sie siegen überall, ja Rabbal Alamin. Lass sie siegen in Ägypten und Tunesien und Libyen, ja Rabbal Alamin. Lass sie siegen überall, ja Rabbal Alamin. O Allah, wir verkünden, ja Rabbal Alamin, dass unsere Loyalität, denen gehört, ja Rabbi al-Alamin. Die Fisabilillah Azza wa Jal, alles geben, ja Rabbi al-Alamin. Wir bleiben auf diesem Weg. O Allah, gewähre uns die Standhaftigkeit. O Allah, gewähre uns die Standhaftigkeit. O Allah, gewähre uns die Standhaftigkeit. O Allah, nehme von uns alles, ja Rabbi al-Alamin. Bist du zufrieden bist, ja Rabbi al-Alamin. Nehme von uns, bis du zufrieden bist. Nehme von uns, bis du zufrieden bist, ja Rabbi al-Alamin. Befreie unsere Gefangene. Befreie unsere Gefangene. Befreie unsere Gefangene, ja Rabbi al-Alamin. Befreie unsere Schwester Afia Siddiqi. Allahumma befreie unsere Schwester Afia Siddiqi. Allahumma befreie unsere Schwester Afia Siddiqi. Und unsere Schwester Umm Sayfillah al-Ansariya. Und unsere Schwester Umm Ubaida. Und unsere Schwester Hela al-Qsir, Umm Turki, Umm Adam al-Majati, Umm Muhammad und all unsere Schwestern, ja Rabbi al-Alamin. O Allah, befreie die Frauen von Sheikh Osama Bin Laden, ja Rabbi al-Alamin. O Allah, befreie die Frauen von Sheikh Osama Bin Laden, ja Rabbi al-Alamin. O Allah, befreie die Frau von Sheikh Abu Hamza al-Muhajir, ya Rabbi al-Alamin. Befreie unser Sheikh Omar Abdurrahman. Befreie unser Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi. Befreie unser Sheikh. Befreie unser Sheikh Abu Qatada und unser Sheikh Abu Hamza al-Masri. Befreie unser Sheikh Ali al-Khidir, und Nasser al-Fahd, und Suleiman al-Alwan, und Khalidi, und Al-Zair, und all unsere Mashaykh, ya Rabbi al-Alamin. Befreie sie und befestige sie, ya Rabbi al-Alamin. Befreie sie und befestige sie, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, gewähre uns die Shahada fi Sabilik. O Allah, gewähre uns die Shahada fi Sabilik. O Allah, gewähre uns die Shahada fi Sabilik. O Allah, lass uns auf diesem Weg sterben, ya Rabbi al-Alamin. Lass uns auf diesem Weg sterben, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, vernichte diejenigen, die sich gegenüber versammelt haben. Ja Rabbi al-Alamin, vernichte sie. Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wa la tughadir minhum ahada. Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wa la tughadir minhum ahada. Amin, amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Idhkuru Allah yadhkurkum washkuruhu على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقدا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات وبصف وحدته بالهدى أيدي الأباء.